Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir bitten Allah azza wa jalla, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr mit vergebenen Sünden hervorgehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns im Iman stärken, unser Wissen vermehren und uns nützliches Wissen geben, das wir in die Tat umsetzen, soweit wir können. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute inshallah unterhalten über Ghazwat Tabuk. Das ist der Feldzug von Tabuk. Tabuk ist der Name einer Stadt im heutigen arabischen Halbinsel, im Nordwesten der arabischen Halbinsel. Und der Prophet alaihi salatu wassalam hat sich entschieden, im 9. Jahr nach seiner Auswanderung, also im 9. Jahr der Hijra, nachdem er aus Taif zurückgekehrt ist, das letzte, worüber wir gesprochen hatten, war die Umzingelung der Stadt Taif. Etwa 6 Monate später hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich entschieden, auf einen Feldzug zu beginnen in Richtung dieser Stadt. Wie dem auch sei, die Historiker, sie suchen natürlich immer für Anlässe, also das heißt also Gründe dafür, warum man einen bestimmten Feldzug bestreitet, und es wird erzählt, dass der oströmische Kaiser Heraklius seine Truppen gesammelt hat, wollte sozusagen einen Krieg beginnen mit den Muslimen. Das ist ein Grund, der genannt wird, allerdings ist das nicht gesichert. Und nach dieser Überlieferung heißt es, dass der Prophet ﷺ, beziehungsweise nach dieser Erzählung von Ibn Sa'd heißt es, dass der Prophet ﷺ deswegen sich entschlossen hat, sich dorthin zu begeben, um selbst den Angriff dort zu starten. Es gibt auch andere Erzählungen, die gesagt werden, und zwar, weil man sich versucht hat zu rächen an manchen Sahaba, das heißt also zu rächen, weil sie getötet worden waren. Aber in Wirklichkeit, wie Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sagte, ist es so, dass der Prophet ﷺ natürlicherweise das Reich der Muslime ausbreiten wollte. Und nachdem eben Mekka, nachdem Medina sowieso schon der Herrschaft der Muslime war und politisch dem muslimischen Staat untergeben war, wollte der Prophet, und auch Mekka ebenfalls und der größte Teil der arabischen Halbinsel, wollte der Prophet ﷺ jetzt diesen Kreis ausweiten. Und deswegen war die nächste Macht, die in der Nähe war, war nun einmal die Macht der Römer, beziehungsweise der Byzantiner, beziehungsweise sagt man, dass das Oströmische Reich. Und das ist eine natürliche Umsetzung oder eine praktische Umsetzung der Aussage Allahs in Surah At-Tawbah, in Surah Nummer 9, Vers 123. Oder ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen. Und das waren sozusagen die Nächstliegenden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und von dort aus hat er eben, wie gesagt, diesen Kreis ausweiten wollen. Und es wird nämlich erzählt, es werden noch andere Gründe erzählt, und zwar, dass die Juden, die Muslime versucht haben, sozusagen zu betrügen, dass sie versucht haben, die Muslime dazu zu bringen, nach Tabuk hinzugehen, um sich dort zu versammeln, weil das angeblich das Land der Propheten wäre und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, das sind Erzählungen, die man nur erwähnt, damit man weiß, dass sie nicht stimmen, und nicht, damit man nicht erwähnt, dass man daran glaubt. Weil die Überlieferung, die sich darauf stützt, ist also keine authentische Überlieferung. Der Unterschied zwischen dem Feldzug von Tabuk und allen anderen Feldzügen vorher war, dass der Feldzug nach Tabuk war zum ersten Mal gegen dieses große Imperium als Angriff. Und es war, vorher war es immer gegen die Araber, beziehungsweise die polytheistischen Araber, und jetzt war es zum ersten Mal auf die christlichen Araber auch abgesehen. Vorher waren es meistens die jüdischen Araber oder die polytheistischen Araber, aber diesmal war es auf die christlichen Araber abgesehen, und die natürlich dazugehören vom oströmischen Imperium. Die Christen waren zu dieser Zeit zerspalten. Die waren gespalten. Warum? Weil das hängt zusammen mit ihrer Aqida. Es gibt viele Arten von Christen, viele Gruppierungen der Christen, aber sie haben eine Sache gemeinsam und das war's, mehr auch nicht viel mehr. Sie haben alle gemeinsam, dass Jesus Christus, alayhi salatu wassalam, dass er derjenige ist, der sie sozusagen seelisch vereint, wenn man das so sagen kann. Das heißt, sie alle fühlen sich ihm religiös hingezogen. Aber das war's dann auch schon. Was sie sich einig sind, sie sind sich einig, dass zum größten Teil, also eigentlich in Bezug auf Jesus nur. Alles andere, da gibt es unterschiedliche Ansichten unter den Christen. Sogar über die Person Jesus, alayhi salatu wasalam, selbst. Denn die Christen, also das ist ein Grund, mit Sicherheit auch ein Grund dafür gewesen, warum der Prophet, alayhi salatu wasalam, die Christen oder das oströmische Reich dieser Zeit angegriffen hat, weil sie auch geschwächt waren. Und die Christen haben nämlich unterschiedliche Ansichten über den Messias, über Jesus, alayhi salatu wasalam. Die meisten von ihnen, sie glauben an eine Dreifaltigkeit. Das heißt, sie glauben, dass Jesus, alayhi salatu wasalam, oder sie glauben, dass Jesus und Allah subhanahu wa ta'ala und der Heilige Geist, dass sie drei zusammen eine Einheit bilden und sie drei Personen sind und gleichzeitig doch eine einzige Person sind. Das ist die bekannte Lehre heutzutage von der katholischen Kirche und sicherlich von anderen ebenfalls. Aber es gibt auch, und dann gibt es natürlich die Meinungsverschiedenheit, wer ist denn Jesus a.s.w. an sich? Und da gibt es die Lehre der zwei Naturen, die Zwei-Naturen-Lehre, dass manche eben glauben, dass Jesus ein Mensch ist und dass er gleichzeitig auch etwas Göttliches an sich hat. Und andere wiederum, das nennt man die Monophysitisten, wenn man das so sagen kann, das sind diejenigen, die glauben, dass Jesus a.s. nur eine Natur hat und dass es irgendwo eine göttliche Natur hat. Und dann gibt es auch eine dritte Form von Christen, die sind den Muslimen am nächsten, das sind diejenigen, die glauben, dass Jesus a.s. von menschlicher Natur ist und keinen Anteil an der Göttlichkeit hat. Wie dem auch sei, diese verschiedenen Arten von Christen, manche von ihnen, diese letzten, die ich gerade eben erwähnt habe, das nennt man die Jakobiner, auf Arabisch Al-Ya'aqiba, und sie sind diejenigen, die auch Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma erwähnt hat, in einer Überlieferung, als er davon gesprochen hat, wie die Christen sich gespalten haben nach der Zeit von Isa. Manche haben gesagt, er sei der Sohn Gottes, manche haben gesagt, er sei Gott selbst. Das sieht man hier schon, die Ansichten. Ja, der Sohn Gottes hätte ein bisschen Göttlichkeit und auch Menschlichkeit. Und wenn man sagt, er ist Gott selbst, dann ist es diese monophysitische Lehre. Und dann gibt es noch die dritte Ansicht, dass Jesus Mensch ist und Gesandter Gottes ist. Und das sind die Unitarier. Das heißt, diejenigen, die nur daran glauben, dass es einen Gott gibt und nicht drei in einem. Und diese Christen, die daran glauben, dass Gott Jesus ist, dass sie die gleiche Person ist, das sind diejenigen Christen, die es damals in Großsyrien und in Ägypten gegeben hat. Wie dem auch sei, der damalige oströmische Kaiser, also Heraklius, auf Arabisch Herakl, er hat Veranstaltungen gemacht, Seminare gemacht, Konferenzen gemacht, um die verschiedenen Christen zu vereinen und mit ihnen zu diskutieren über wie das Ende der oder wie der wahre Glaube dieser Christen eigentlich auszusehen hat. Und man muss wissen, dass die Christen nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, sondern die Christen haben vielmehr unterschiedliche Meinungen gehabt zu diesem Thema. Und wenn man sich das anschaut in der Geschichte, haben sich aus diesen Konferenzen dann verschiedene andere Gruppen gebildet. Und deswegen heutzutage ist die katholische Kirche und die evangelische Kirche und die protestantische, diese ganzen Kirchen, die sind eigentlich ganz neu entstanden. Die gab es früher, am Anfang des Islams noch nicht. Und wie gesagt, diese Zerspaltenheit der Christen war ein Grund für ihre Schwäche. Wie dem auch sei, das ist natürlich nicht der einzige Punkt, der sie geschwächt hat. Also nicht nur die Aqida war ihre Schwäche, sondern auch im Alltag gab es Ungerechtigkeit, es gab Ausnutzung. Wir alle kennen das Prinzip der Schuldscheine von früher. Dann es gab eine Art Absolutismus. Dann wir wissen, dass die Kirche sich irgendwann mal auch eingemischt hat in Dinge, die eigentlich nicht religiös sind und sie dadurch viele Anhänger verloren haben. Und auch heutzutage viele Menschen, sie folgen, sie können dem christlichen Glauben nicht folgen, weil sie eben der Meinung sind, dass es mit der Wirklichkeit nicht vereinbar ist. Dann ebenfalls die Steuern, die von ihnen verlangt worden sind. Stellt euch vor, im Islam, es gibt gar keine Steuern, die grundsätzlich verpflichtet sind, die man also dem Kaiser oder dem Staatsoberhaupt abgeben muss. Dort gab es einige Steuern, die abzugeben waren. Es gab ebenfalls diese verschiedenen Klassengesellschaften. Und Klassengesellschaften sind natürlich für eine Gesellschaft nicht gesund. Und deswegen, aber man kann es nicht vermeiden. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der bestimmt hat, dass es Menschen gibt, die reich sind und dass es Menschen gibt, die arm sind. Aber er hat gleichzeitig angeordnet, dass die Reichen von ihrem etwas abgeben, von ihrem Vermögen etwas abzugeben haben für die Ärmeren. Und insofern kann es sehr wohl eine zwei- oder drei-Klassengesellschaft geben, aber durch den Islam wird diese, führt das nicht zu Streitigkeiten und führt nicht zu Hass und führt nicht zu Neid, weil derjenige, der arm ist, unterstützt wird von demjenigen, der reich ist, und das macht, und das ist sogar sein Recht und nicht irgendwie eine Wohltat des Reichen dem Armen gegenüber, sondern der Arme weiß, dass es ein Recht ist, das ihm zusteht von diesem reichen Menschen. Wie dem auch sei, all diese Probleme hatten sich in dem Oströmischen Reich eingenistet, und so gab es keine großen, auf jeden Fall, das waren die Gründe, wie wir gesagt haben, für ihre Schwäche. Der Prophet a.s.w. hat von Allah subhanahu wa ta'ala die Anordnung bekommen, dass er gegen sie vorgehen soll. Und das Ziel ist wie immer, dass natürlich die anderen Mächte politisch in die Knie gezwungen werden. Dass die anderen Mächte politisch nachgeben und sich unter der Herrschaft der Muslime fügen. Und wenn sie nachher ihre Religion behalten möchten, ist das ihre Sache. Aber politisch gesehen müssen sie sich ihnen ergeben. Das war das Ziel dieser Auseinandersetzungen. Dann gibt es die Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob das zutrifft auf alle Nichtmuslime oder nur auf die Juden, die Christen, weil sie das Volk der Schrift sind. Und die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass es nur für die Juden und die Christen gilt, wie dem auch sei. Und so hat der Prophet a.s.w. diese Anordnung ausgeübt, die Allah azzawajal in Surat al-Tawbah im Vers 29 erwähnt hat, in der es heißt, liebe Geschwister, Surat al-Tawbah, Surah Nummer 9, im 29. Vers heißt, Allah sagte darin, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut, das heißt die Jizya, aus der Hand entrichten und gefügig sind. Insofern hat der Prophet a.s.w. diese Aya umgesetzt, als er die Römer angegriffen hat. Und so ist der Prophet a.s.w. vorher waren es zum größten Teil Verteidigungskämpfe, aber hier war das war einer der Kämpfe, die der Prophet a.s.w. geführt hat, wo es Angriff auch gab. Ja? Und denn es gibt manche Muslime heutzutage, die einige Sachen leugnen, die klar und deutlich der Prophet a.s.w. gemacht hat. Und warum? Weil sie haben eine falsche Vorstellung von der Kriegesführung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie denken, dass das Ziel war, andere Menschen zum Islam zu zwingen oder andere Menschen einfach zu töten. Und das war sicherlich nicht der Fall. Denn wir haben gesehen, sehr deutlich in dem Beispiel der Schlacht gegen die, oder im Feldzug gegen die Leute von Hawazin, im Feldzug von Hunain, könnt ihr euch noch erinnern, was ist da passiert nach der Schlacht? So hat der Prophet a.s.w. die gesamte Kriegsbeute, die alle Kriegsgefangenen festgehalten, gesammelt in Ji'rana, und er ist erst nach Taif gegangen und zurückgegangen und hat danach erst die ganze Beute an die Kämpfer verteilt. Warum? Weil es war nicht sein Ziel, a.s.w. Beute zu machen, sondern er hatte gehofft, und deswegen hat er es hinausgezögert, er hatte gehofft, dass die Hawazin irgendwann einmal doch den Islam noch annehmen, und dann würde er ihnen die ganze Beute wieder zurückgeben, die ihnen weggenommen worden ist. Und danach, weil sie zu spät kamen, hatte er sie verteilt. Und später kamen sie trotzdem als Muslime. Und der Prophet a.s.w. hat sie, die Sahabe, um Erlaubnis gebeten, dass sie all diese Sachen wieder zurückgeben dürfen. Und all diese Sachen wieder zurückgeben dürfen. Und sie haben tatsächlich alle zugestimmt, bis auf zwei Stämme. Alle wollten ihre Sachen wieder zurückgeben. Und auch diese beiden Stämme haben ihre Sachen trotzdem zurückgegeben und später einen Ersatz dann dafür verlangt. Und das zeigt, wie Geschwister, was das Ziel des Propheten ﷺ war. Es war nicht sein Ziel, die Menschen auszubeuten. Und es war nicht sein Ziel, seine Macht für sich auszuweiten. Sondern es war das Ziel, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen haben, den Islam anzunehmen. Und dass niemand unterdrückt wird, nur weil er seine Religion ausleben möchte. Jetzt könnte jemand sagen, warum lässt man dann nicht die Menschen einfach alle leben, wie sie sind und lasst doch die einen so, die anderen so. Und die Wahrheit ist, gerade in der damaligen Zeit, auch wenn sich das heutzutage sicherlich ein bisschen geändert hat, es ist gerade in der damaligen Zeit, wenn ein Volk es oder wenn ein Herrscher es vermeiden wollte, dass die Da'wa der Muslime an sie gelangt, dann war es eine sehr einfache Angelegenheit und er hat einfach die Grenzen gesperrt und er hat niemanden reingelassen. Aber damit das eben nicht geschieht, sollten sie sich einfach politisch fügen. Das ist für alle besser. Dadurch entfallen die Steuern von den Menschen. Dadurch gibt es Gerechtigkeit. Dadurch gibt es keine Ungerechtigkeit. Dadurch gibt es Barmherzigkeit. Dadurch gibt es Frieden. Dadurch gibt es keine Kriege mehr. Und so weiter und so fort. Und trotzdem am Ende, wer seine Religion behalten möchte, kann sie trotzdem behalten. Und wer sie annehmen möchte, den Islam, darf ihn freiwillig annehmen. Und die Menschen, wenn sie den Islam wirklich kennenlernen, dann werden sie ihn sowieso früher oder später annehmen. Zum Beispiel hat der Prophet a.s., als er über den Jemen geherrscht hat oder über Najran geherrscht hat, im arabischen Halbinsel, überall dort, die Menschen, die haben ihre Religion behalten. Aber heutzutage gehen wir nach Najran und schauen mal, ob es noch Christen gibt, die übrig geblieben sind. Niemand. Aber nicht etwa, weil sie gezwungen wurden, den Islam anzunehmen, sondern weil sie im Laufe der Zeit den Islam freiwillig angenommen haben. Denn wie sollte jemand in einer Religion bleiben, die es keine Grundlage hat in der Aussage von Jesus selbst und keine Grundlage hat in irgendeiner anderen, auch nicht im Verstand. Und deswegen war es eine klare Folgerung, natürliche Folgerung, dass sie im Laufe der Zeit den Islam angenommen haben. Und wenn jeder in seinem Land bleibt und keiner die Möglichkeit hat, den Islam kennenzulernen, dann die Menschen natürlich bleiben bei dem fest, was sie gelernt haben. Die Stadt Tabuk, liebe Geschwister, wie gesagt, befindet sich im Nordwesten der arabischen Halbinsel, im Gebiet des Hijaz, oder im Nordwesten des Hijaz, kann man auch sagen, ungefähr 778 Kilometer entfernt von der Stadt Medina, wenn man heutzutage mit der Autobahn fährt. Das heißt, Allahu A'lam, welchen Weg sie natürlich damals genommen haben, aber das ist der Weg, wenn man heutzutage die Autobahn fährt. Die Stadt Tabuk war damals eine Stadt, die zum Stamm Quda'a gehörte, aber dieses Stamm Quda'a war ein Unterbereich oder Unterbezirk des Sultanats der Römer. Insofern war es unter römischer Herrschaft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Stadt Tabuk genannt und deswegen nennen wir sie ebenfalls Tabuk. Dieser Feldzug, liebe Geschwister, er wird auf Arabisch Ghazwatul Usra genannt. Al-Usr ist die Schwierigkeit oder Al-Usra, das oder Not und das Leiden. Und deswegen, dieser Feldzug wurde deswegen dementsprechend genannt, weil es die anstrengendste Zeit war oder der anstrengendste Feldzug war, der in der Geschichte der Muslime mit dem Propheten jemals stattgefunden hat. Denn aufgrund der schweren wirtschaftlichen Lage, und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, lesen wir in Surat At-Tawbah, und ihr seht, dass wir jetzt gerade zum wiederholten Mal Surat At-Tawbah erwähnen, weil Surat At-Tawbah eben herabgesandt worden ist in Bezug auf auf den Feldzug von Tabuk. Allah sagte, Azza wa Jal, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten. Und zwei bekannte große Überlieferer, natürlich und auch Tafsir-Gelehrten, wie diesen Qatada und Mujahid ibn Jabr, rahimahumallah, sie beide haben diese Ayah, die ich gerade eben vorgelesen habe, wie folgt ausgelegt. Und zwar, also warum es eine Bedrängnis war, wirtschaftlich gesehen. Denn auf diesem Feldzug, liebe Geschwister, haben die Menschen so wenig mit sich gehabt, an Essen und an Trinken, dass sie sich die Datteln geteilt haben. Das heißt, jeder hat eine Dattel genommen, sie in zwei Teile geteilt und dann haben sie daran gesaugt. Das heißt, sie haben das nicht direkt runtergeschluckt, sondern nach und nach daran gesaugt, damit sie längere Zeit etwas davon haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und sie belohnen für ihren Eifer und ihren Einsatz, den sie für den Islam gemacht haben. Und diese schwierige Lage, der Grund dafür ist entweder, weil dieser Feldzug stattgefunden hat, bevor noch die Früchte geerntet worden konnten. Das heißt insbesondere natürlich die Früchte der Dattelpalmen. Oder es gab andere Gründe, aufgrund dessen es wenig Ernte gab oder ähnliches. Aber offensichtlich war es, weil die Ernte noch nicht gesät, weil die Früchte noch nicht geerntet worden konnten. Dieser Feldzug, 780 Kilometer fast, kann man sich vorstellen, dass das große Vorbereitungen bedarf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte zuvor fast nie gesagt, wo er eigentlich hingehen will. Das heißt, immer wenn er einen Feldzug vorhatte, hat er nur angedeutet, das hat er gesagt natürlich, dass er ausziehen möchte, aber er hat nicht gesagt, wohin er genau gehen möchte, denn es ist sicherlich nicht vorteilhaft, wenn sein Feind schon weiß, dass man ihn besuchen möchte. Außer bei diesem Feldzug von Tabuk hat der Prophet ﷺ ganz klar und deutlich gesagt, dass er vorhat, nach Tabuk zu gehen, damit die Menschen sich gut darauf vorbereiten und weil es sehr heiß war und dementsprechend haben sich bestimmte Dinge ereignet, aus denen wir viele Lehren ziehen können, inshallah ta'ala. Und so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Muslime aufgefordert, viel zu spenden für diesen Feldzug. Und er hat denjenigen, die spenden, großen Lohn bei Allah azzawajal versprochen. Und so haben die Reichen der Sahaba und auch die Armen von ihnen ihre Gelder und ihr Vermögen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Verfügung gestellt. Und Uthman ibn Affan radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, möge Allah ihn auch zufriedenstellen. Er war derjenige, der am meisten gespendet hat bei diesem Feldzug. Er hat so viel gespendet wie keine andere Person. Er hat, radiallahu anhu, sage und schreibe, wie es überliefert worden ist, 1000 Dinar gespendet für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und 1000 Dinar, liebe Geschwister, wenn man sich das vorstellt, 1000 Dinar sind 1000 Goldmünzen. Und Allahu a'lam, wie viel das insgesamt gewesen ist. Aber das hat er alles in den Schoß des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt. Und als der Prophet alaihi salatu wasallam, natürlich, warum hat er das gemacht? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Menschen angespornt. Er sagte, man jahhaza jaysha al-usrati falahu al-jannah. Das heißt, wer die Usra-Armee ausrüstet, der bekommt das Paradies. Und daraufhin hat Uthman diese 1000 gespendet. Und daraus können wir auch lernen, dass die Sahaba radiallahu anhu, unter ihnen gab es auch sehr reiche Leute. Denn eine Person, die eine Armee ganz alleine finanziert, oder zumindest einen großen Teil einer Armee finanziert, muss sehr viel Geld gehabt haben. Und als Uthman radiallahu ta'ala anhu diese Spende gemacht hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma darra ibn Affana ma amila ba'da al-yawm. Das heißt sinngemäß übersetzt, was Uthman nach dem heutigen Tag tun wird, wird ihn nicht mehr schaden. Was auch immer Uthman nach dem heutigen Tag tun wird, wird ihm nicht mehr schaden. Und das ist natürlich eine riesig große Auszeichnung. Und deswegen, es gibt verschiedene Arten von Vergebung, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen zuteil kommen lässt. Es gibt die Art von Vergebung, dass der Mensch am Tag der Auferstehung, möge Allah uns bewahren, das ist die niedrigste Stufe, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zur Rechenschaft zieht und danach, das heißt, nachdem er ihn bestraft, verzeiht er ihm seine Sünden und lässt ihn darauf ins Paradies eingehen. Das ist die niedrigste Form der Vergebung für einen Menschen, der ins Paradies kommt. Danach gibt es die Form, dass Allah Azza wa Jal den Menschen im Jenseits zur Rede stellt, zur Rede und Antwort stellt, aber er bestraft ihn nicht für seine Sünde. Das heißt, er fragt den Menschen, hast du die Sünde so und so am Tag so und so begangen? Und der Gläubige sagt, ja, habe ich. Und dann fragt Allah ihn, und hast du die Sünde so und so am Tag so und so begangen? Und er sagt wieder, ja. Und jede einzelne Sünde kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese aufzählt, und der gläubige Mensch wird immer wieder zustimmen und sagen, ja, habe ich. Und Allah sagt dann zu ihm am Ende, satartuha alayka fi dunya, fa ana asturuha alayka fi al-akhirah, oder al-yawm, das heißt, sinngemäß übersetzt, ich habe sie dir in diesem Leben, habe ich dich nicht bloßgestellt, und so werde ich dich in diesem nächsten Leben auch nicht mehr bloßstellen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden vergeben. Aber ihr seht, dass diese Art der Vergebung ist besser als die Art der Vergebung vorher, denn er hat nicht gekostet die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es noch eine bessere Art der Vergebung. Das ist die Art der Vergebung der Menschen in diesem Leben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt einem die Sünde noch bevor er stirbt. Indem der Mensch zum Beispiel Allah um Verzeihung bittet, oder indem der Mensch Allah subhanahu wa ta'ala sich reuevoll zuwendet, oder indem der Mensch gute Taten begeht, durch die Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden vergibt. Und davon gibt es viele Taten, wie wir wissen, wenn man sie regelmäßig begeht, dann Allah vergibt einem seine Sünden. Und die allerhöchste und beste Form der Vergebung ist zweifellos diese Art der Vergebung, die wir gerade eben hier mitgeteilt bekommen haben, ist die Art zu wissen, dass was auch immer man an Sünden noch machen wird, das heißt, man weiß es schon in diesem Leben, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem verzeihen wird. Das heißt, egal was man an Sünden gemacht hat, egal was man noch an Sünden machen wird, warum? Weil die guten Taten, die man gemacht hat, sind so viele und so zahlreich, dass man, egal was man machen wird, die guten Taten werden schwerer wiegen als die schlechten Taten. Aber die allerhöchste Stufe der Vergebung ist diejenige des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt könnte sich jemand fragen, was ist der Unterschied zwischen der Vergebung Allahs für seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo Allah im Koran sagte, لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, das heißt, damit Allah dir vergibt, deine Sünden vergibt, die du bereits vorausgeschickt hast, und diejenigen Sünden, die du noch in Zukunft machen wirst. Und was ist der Unterschied zwischen dieser Art der Vergebung und der Art der Vergebung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam für Uthman ibn Affan radiallahu anhu ausgesprochen hat? Und die Antwort lautet, liebe Geschwister, nehmen wir den offensichtlichen Wortlaut. Der Prophet sagte zu Uthman, egal was du nach dem heutigen Tag machen wirst, es wird dir nicht mehr schaden. Dann sagen wir, das bedeutet, dass er hat so viele gute Taten gemacht, dass wenn er schlechte Taten macht, sie werden nicht mehr viel wiegen im Vergleich zu dem, was er an Gutem gemacht hat. Okay? Das heißt also, sehr wohl, wenn er eine Sünde macht, dann wird ihm eine Sünde aufgeschrieben, wie der andere Mensch auch. Nur, was soll er für Sünde machen? Im schlimmsten Fall, natürlich, hiermit gemeint, natürlich Kufr natürlich nicht, logischerweise. Ja? Ist ja klar, Kufr macht alles kaputt. Aber gemeint ist, egal welche andere Sünden er macht, im Vergleich zu dem, was er gemacht hat, ist nichts. Und deswegen wird Allah ihm am Ende vergeben. Denn wir glauben daran, dass wenn deine Waagschale der guten Taten am Yawm al-Qiyamah schwerer ist als die Waagschale der schlechten Taten, dann inshallah, Allah wird dir deine schlechten Taten alle vergeben, wird dich nicht zur Rechenschaft ziehen dafür. Das Problem ist nur, wie gesagt, wenn man mehr Schlechtes hat als Gutes. Und deswegen, das ist die Aussage, wie wir sie verstehen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ganz anders. Das heißt, unser Prophet, selbst wenn er eine Sünde gemacht hätte, und wir wissen, die Propheten machen keine absichtlichen Sünden, aber selbst wenn er eine Sünde gemacht hätte, Allah hätte sie ihm nicht einmal aufgeschrieben, sondern hätte sie schon von vornherein vergeben. Ja? Und das ist, wie gesagt, die allerhöchste Art der Vergebung. Und es gibt eine schöne Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dass er diese Art von Vergebung für jeden Muslim seiner Umma erbittet. Das heißt, der Prophet sallallahu bittet um Vergebung, oder hat zu Lebzeiten um Vergebung gebeten für jeden einzelnen Muslim, der leben wird und der noch kommen wird, an Sünden, die er gemacht hat und an Sünden, die er noch machen wird. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dieses Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wa sallam annehmen, denn er ist derjenige, der zum Stande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Und liebe Geschwister, es gibt auch noch eine weitere Überlieferung, dass Uthman noch mehr bezahlt hat als diese 1000 Dinar und dass er ihnen auch die Kamele zur Verfügung gestellt hat, mit dem, was zum Kamel gehört. Zu einem Kamel gehört zum Beispiel der Sattel, zu einem Kamel gehört zum Beispiel die Zügel, zu einem Kamel gehört irgendwas anderes noch. Und das alles hat er zur Verfügung gestellt. Und diese Überlieferung ist zwar nicht authentisch, aber es passt sehr gut zu dem, was Uthman radiallahu ta'ala anhu sowieso schon gemacht hat. Und es heißt allgemein, dass Uthman derjenige ist, der die Armee ausgerüstet hat. Die Armee von Al-Usra ausgerüstet hat. Und es waren 30.000 Soldaten. 30.000 Soldaten. Und deswegen muss er eine riesige Menge gespendet haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm höchst zufrieden sein. Und ebenfalls gibt es Überlieferungen, mehrere, die an sich nicht sahih sind, aber als historische Überlieferung brauchbar. Und zwar heißt es, dass Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala, und er gehörte auch zu den reichen Sahaba, obwohl er erst ein Muhajir, und als er nach Medina kam, war er sehr arm, hatte nichts, aber er hat sich hochgearbeitet und hat mit wenig angefangen, wir kennen die Geschichte, und er hat, radiallahu ta'ala anhu, auch, heißt es in einer Überlieferung, 2000 Dirham gespendet. Und Dirham, wisst ihr, ist die Silbermünze von damals. Und es heißt, dass es die Hälfte seines Vermögens ist, das er hergegeben hat. Alles, was er hat auf seinem Konto, alles, was er hat, hat er sozusagen genommen. Natürlich gab es damals kein Konto. Aber hat er die Hälfte davon gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die armen Muslime, sie haben natürlich nichts gehabt, mit dem sie großartig spenden konnten. Und deswegen wurden sie leider verschmäht und beleidigt und man hat sie verspottet, und zwar aus seitens der Heuchler, die Munafiqun. Und Khaythama al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, er hat zum Beispiel, weil er arm war und nicht viel hatte, hat er nur einen Sack Datteln gebracht und wollte ihn ebenfalls spenden. Und daraufhin haben sich die Heuchler über ihn lustig gemacht. Und ebenfalls Abu Aqil hat auch sogar die Hälfte eines Sackes, also ein Sa' habe ich jetzt mal als Sack bezeichnet, und er hat die Hälfte davon gespendet an Essen. Und das ist auch etwas Brauchbares, weil Datteln unterwegs, das ist eine der brauchbarsten und energiereichsten Sorten von Essen, die man sich vorstellen kann. Und die Heuchler haben dann gesagt, wahrlich, Allah braucht solche Arten von Spende nicht. Allah braucht diese Art von Spende nicht. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah herabgesandt in Al-Quran al-Karim, die wir uns ebenfalls, liebe Geschwister, einmal anschauen möchten. Und zwar ist es die Ayah Nummer 79, insha'Allah ta'ala. Und zwar diejenigen, die gegen die Freiwilligen unter den Gläubigen wegen der Almosen verhöhnen. Wisst ihr, was heißt verhöhnen? Nicht. Was heißt er? Barakallah fi. Alhamdulillah. Diejenigen, die gegen die Freiwilligen unter den Gläubigen wegen der Almosen verhöhnen und auch gegen diejenigen, die nichts als ihre Mühe als Leistung zu erbringen finden. Das heißt, es gibt Menschen, die können spenden, es gibt Menschen, die haben gar nichts, aber sie haben ihre Kraft, die sie spenden können. Und manchmal ist das Spenden der eigenen Arbeitskraft noch wertvoller als das Spenden von Geld. Und dann über sie spotten, Allah spottet über sie und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Denn möge Allah uns davor bewahren, wenn sie reiche Leute waren, haben sie ihnen vorgeworfen, dass sie Augendienerei betreiben, Ria. Und wenn sie arme Leute waren, dann haben sie sich lustig gemacht über das, was sie hergeben. Also bleibt niemand übrig, jeder wird irgendwie verspottet. Und deswegen haben die Heuchler eine zentrale Rolle gespielt bei dieser Schlacht von Tabuk, beziehungsweise bei dem Feldzug von Tabuk. Und die Heuchelei wurde dadurch, es wurde dadurch sehr bekannt, dass es Heuchler gibt. Und der Prophet und Allah Azza wa Jalla im Koran al-Karim in Surat al-Tawba hat zahlreiche Ayat herabgesandt, die alle mit dieser Begebenheit zu tun haben, und sie haben bloßgestellt, möge Allah uns davor bewahren. Das heißt, Allah hat sie so genau beschrieben und was sie sagen, dass die Leute genau gewusst haben, wer von ihnen der Heuchler ist und wer von ihnen ein gläubiger Mensch ist. Und sie haben natürlich versucht, wie in allen Zeiten, versucht, die Menschen abzubringen von ihrem Vorhaben. Und so haben sie gesagt, und das hat Allah im Koran al-Karim aufgezeichnet, La tanfiru fil har. Das heißt, ihr sollt nicht hinausziehen bei dieser Hitze. Das ist viel zu heiß da draußen. Was macht ihr in dieser Jahreszeit? Wartet ab, bis ein bisschen kühler ist und dann geht ihr. Als würde die Sache vom Wetter abhängen. Und denn es war so heiß, dass die Leute sich immer versucht haben, in den Schatten zu begeben. Und die Wüste, liebe Geschwister, sie kann Temperaturen hervorbringen von 60 Grad, sogar bis zu 70 Grad. Und wenn man dann unterwegs ist und dann auch noch 780 Kilometer, das ist eine Anstrengung, die kann man heutzutage nur nachvollziehen, wenn man das selbst mal durchgemacht hat. Wie dem auch sei, es war für sie ein leichtes Spiel, diese schweren Umstände auszunutzen, um Gründe zu finden, die Leute von diesem Feldzug abzuhalten, beziehungsweise um die gläubigen Menschen, also die Heuchler sowieso, und um die gläubigen Menschen ebenfalls versuchen, davon abzubringen. Manche von ihnen sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam von vornherein gegangen und haben ihn um Erlaubnis gebeten, zurückzubleiben. Und sie haben Gründe oder Entschuldigungen hervorgebracht. Sie haben verschiedene Entschuldigungen hervorgebracht, wieso sie nicht mit hinausziehen wollten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gemäß ihrer offensichtlichen Aussagen gehandelt. Das heißt, der eine hat gesagt, das ist erfunden jetzt, der eine hat gesagt, ich habe Fußschmerzen, ich kann nicht raus, der andere hat gesagt, tut mir leid, meine Frau ist krank, muss mich um sie kümmern, wir haben niemanden, der andere, jeder hat seine Ausrede gebracht, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einfach gemäß ihrer offensichtlichen Aussage akzeptiert. Okay, der hat eine Entschuldigung, okay, der braucht nicht mit. Der nächste hat, natürlich, man merkt, wenn jemand eine Entschuldigung hat und nicht entschuldigt, aber trotzdem, man handelt nach dem Äußeren normalerweise. Man kann nicht in das Herzen der Menschen reinschauen. Trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam kritisiert. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, عَفَى اللَّهُ عَنْكَ. Das heißt, Allah verzeihe dir. لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Warum hast du ihnen erlaubt, zurückzubleiben, bevor sich dir diejenigen klar gezeigt haben, die wahrhaftig sind und du die Lügner kennst? Das heißt, wenn der Prophet ﷺ ihre Entschuldigungen nicht akzeptiert hätte und er wäre hinausgezogen, dann würde er deutlich sehen, wer sind diejenigen, die zurückbleiben und wer sind diejenigen, die nicht zurückbleiben. Und dann wäre das Bild klarer und deutlicher geworden. Und das zeigt uns deutlich, dass dieser Koran al-Karim ist ein Buch vom Herrn der Welten, subhanahu wa ta'ala, und Allah azza wa jall ist sich nicht zu schade, oder besser gesagt, er schämt sich nicht, auch seinen auserwählten Gesandten sallallahu alaihi wasallam darauf hinzuweisen, wenn er etwas gemacht hat, womit Allah nicht zufrieden war. Ja? Und das ist ein Beweis dafür, dass dieses Buch ist von Allah azza wa jall und nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder von irgendeinem anderen Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim auch die Wüstenaraber, die Beduinen, als die abscheulichsten Heuchler bezeichnet. Allah sagt im Koran al-Karim, und das lesen wir ebenfalls, bewegen wir uns immer noch in der Surat At-Tawbah, Surah Nummer 9, da lesen wir, liebe Geschwister, in der 97. Aya, Allah sagte, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Das heißt, Allah sagte, die Wüstenaraber sind mehr ungläubig und heuchlerischer, und es passt eher zu ihnen, dass sie die Grenzen dessen, was Allah auf seinen Gesandten herabgesandt hat, nicht kennen. Und Allah ist allwissend und allweise. Warum sind sie ungläubiger als alle anderen? Und also wenn sie nicht gläubig sind, dann sind sie schlimmer als die anderen. Und wenn sie heuchlerisch sind, sind sie heuchlerischer als die anderen. Und wenn sie die Grenzen überschreiten, waren sie schlimmer als die anderen. Warum? Weil diejenigen Menschen, die in der Wüste leben und weit entfernt leben von den Gelehrten, und die Stadt der Gelehrten war nun einmal die Stadt von Medina. Diejenigen Menschen, die weit entfernt gelebt haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben am wenigsten mitbekommen von der Religion Allahs und sie haben am wenigsten mitbekommen von der Art und Weise, wie man zu sprechen hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, manche von ihnen, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam besucht haben, haben sie einfach ihn angesprochen mit Muhammad. Dabei ist das Ansprechen von Muhammad, ein gläubiger Mensch, wenn er Anstand hat, kann er zum Propheten sagen, Muhammad, das kann er nicht mal machen mit, er macht das nicht mal mit seinem eigenen Vater, ich verstehe mit seinem Vornamen an. Er kann das nicht mal machen mit seinem Arbeitsgeber. طيب. Wie kann er das machen mit dem Gesandten Allahs? Deswegen jeden Menschen musst du ansprechen, so wie es ihm ziemt, so wie es ihm gebührt, so wie es zu ihm steht. Deswegen war die richtige Ansprache, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam anspricht mit, O Gesandter Allahs, Ya Rasulallah, oder Ya Nabi Allah, oder ähnliches wie das. Natürlich, liebe Geschwister, erkennt man daran, an der Ayah, die wir gerade eben vorgelesen haben, dass die Heuchelei nicht nur vorhanden war in der Stadt Medina, sondern auch in den Landstrichen, auf dem Land. Und die Heuchelei hat sich natürlich erst ausgebreitet, wann? Nachdem natürlich der Prophet a.s. die Oberherrschaft und die Oberhand gehabt hat. Und der Beweis dafür ist die darauf folgende Ayah, die wir lesen können auf der Seite 203. Allah in der 101. Ayah unter den Wüsten, also auf Arabisch, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Und Allah Azza wa Jalla, diese Ayah offenbart uns jetzt etwas, was die gläubigen Menschen nicht gewusst haben. Aber Allah kennt das Innere der Herzen der Menschen, deswegen sagt er ihnen, unter den Wüstenarabern in eurer Umgebung gibt es Heuchler und auch unter den Bewohnern von Al-Madinah. Allahu Akbar. Und auch unter den Bewohnern in Medina, die in der Heuchelei geübt sind. Du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Und natürlich, ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, er wusste die Namen der Heuchler. Und Allah hatte ihm das mitgeteilt. Und das war für ihn kein Geheimnis, sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten an Wissen offenbart und an zukünftigen Ereignissen offenbart Dinge, die anderen Menschen nicht hat zuteilkommen werden lassen. Der Quran al-Karim hat, insofern hat er die Entschuldigungen der Leute nicht akzeptiert. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht akzeptiert, ihre Entschuldigungen, warum sie zurückbleiben von diesem Feldzug. Und Allah sagt im Koran al-Karim, يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. Das heißt, sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Das heißt also später, nach der Schlacht, wenn sie zurückkehren, dann manche Leute werden Entschuldigungen hervorbringen, warum sie nicht mitgezogen. Denn manche sind auch unterwegs zurückgezogen. Manche sind unterwegs wieder nach Hause gekehrt. Okay? Und Allah sagte, sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Hat ihnen die Zukunft schon vorausgesagt. Und er sagt, sag, entschuldigt euch nicht. Wir werden euch doch nicht glauben. Allah hat uns ja von den Nachrichten über euch kundgetan. Wir wissen schon Bescheid. Wir wussten schon, dass ihr euch entschuldigen werdet. Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter. Das heißt, ihr habt natürlich die Möglichkeit zur Besserung. Ihr habt die Möglichkeit, euch Allah reuevoll zuzuwenden. Ihr habt die Möglichkeit, Tauba zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, Allah zu verzeihen, zu beten und zu beweisen, dass ihr es ehrlich meint. Aber Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter. Hierauf werdet ihr zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden und dann wird euch kundtun und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Heuchler im Quran al-Karim ebenfalls als unrein bezeichnet. Möge Allah uns davor bewahren. Und so wurden klare Linien gezogen zwischen den gläubigen Menschen und den Heuchlern. Und ihr seht, liebe Geschwister, das ist ein großer Nutzen aus diesem Feldzug von Tabuk. Diese schwere Prüfung, die die Leute durchgemacht haben, in dieser schweren Jahreszeit und diese große Entfernung, und dann gegen das größte Imperium der damaligen Zeit anzugehen, das war eine große Prüfung, aber der Vorteil von solchen Prüfungen ist, dass eben die Gesichter klar werden. Und man erkennt sehr deutlich, wer standhaft ist im Glauben und wer rückfällig wird und wer nicht standhaft ist, möge Allah die Standhaftigkeit geben. Und danach, wie gesagt, oder durch solche Fitna, denn öfter ist es so, der Mensch lernt, was sind die Eigenschaften eines Heuchlers. Aber er kann das schwer anwenden auf die Menschen. Aber dadurch, dass jetzt solche Unruhen entstehen, du erkennst sehr deutlich, wer ist gefestigt im Glauben und wer spielt eigentlich nur etwas vor und heuchelt etwas vor. Und wenn es darauf ankommt, verlässt er seine Religion, möge uns Allah davor bewahren. Und so hat der Koran al-Karim sie bloßgestellt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sich geweigert, in einer Moschee zu beten, die von ihnen aufgebaut worden ist. Denn die Heuchler, möge Allah davor bewahren, sie haben eine Moschee gebaut, kurz bevor der vor dem Feldzug von Tabuk, über den wir gerade reden. Und diese Moschee wurde aber nicht gebaut, damit die Menschen darin beten können, im Sinne von, dass sie sozusagen eine Stärkung für den Islam ist und so weiter und so fort, sondern, liebe Geschwister, diese Moschee, es wurde gebaut, damit die Leute gespalten werden. Stellt euch mal vor, die Leute bauen eine Moschee, damit die anderen sich spalten. Und jede Moschee, die gebaut wird in einer Stadt, in der Nähe der anderen, wodurch die Leute gespalten werden, ja, besteht die Befürchtung, dass das ebenfalls eine Moschee ist, die von Heuchlern gebaut worden ist. Denn die Leute denken manchmal daran, es ist gut, eine Moschee zu bauen, aber wenn du dadurch eine bestehende Gemeinschaft spaltest, dann kann es passieren, dass dieser Bau der Moschee ein Fehler war. Und so war das in der Zeit damals, und so sagte, so haben sie diese Moschee gebaut, damit die Muslime gespalten werden. Und wenn man gespalten ist, dann ist man natürlich auch geschwächt. Und damit natürlich diese Moschee religiös akzeptiert wird von den Menschen, haben sie verlangt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er dorthin kommen soll und dass er dort ein Gebet verrichten soll. Denn die Leute natürlich, sie haben die Segnung Allahs ersucht, dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für sie betet. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einer Stelle gebetet hat, dann die Leute wissen, an der Stelle darf man beten. Und deswegen haben sie ihn gerufen und sie wollten, dass er dort betet, aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sich geweigert. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm verboten hat, in dieser Moschee zu beten. Und zwar sagte Allah azza wa jall über diese Sache in Surah At-Tawbah, in Surah 900, Ayah 107. Und es gibt auch diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben, eine Moschee genommen haben, in der Absicht der Schädigung und aus Unglauben, weil das waren Heuchler. Ein Heuchler ist kein gläubiger Mensch, er ist ein ungläubiger Mensch. Als Schädigung und als aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind. Und Allah verbietet seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit der darauf folgenden Ayah, um dort zu beten: Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Eine Moschee, die vom ersten Tag an auf der Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr gibt es Männer, die es lieben, sich zu reinigen, und Allah liebt die sich Reinigenden. Und diese Moschee, die Allah hier angesprochen hat, ist, wallahu a'lam, die Moschee von Quba und nicht die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern die Moschee von Quba. Darüber gibt es auch Überlieferungen, die darauf hindeuten. Und der Prophet alaihi salatu wassalam hatte zuvor eine Person gestorben. Und diese Person, die kennen wir alle schon, sie ist Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und das war der Kopf der Heuchler, der Führer der Heuchler in Medina. Und als er gestorben ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala, hat der Prophet alaihi salatu wassalam, wie für jeden anderen Menschen, wollte er für ihn ein Totengebet verrichten. Und dieses Totengebet ist ja nichts anderes, liebe Geschwister, als dass eine Person, dass man den Leichnam vor die Betenden, vor den Imam quer zur Qibla legt, und dann verrichtet man ein Gebet, das nur im Stehen verrichtet wird und nicht im, es gibt keine Verbeugung darin, es gibt keine Niederwerfung darin. Und trotzdem hat Allah Azza wa Jal seinen Propheten dafür also kritisiert, auch wiederum. Warum? Weil der Prophet alaihi salatu wassalam, er wusste, dass diese Person ein Heuchler ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, ob du für sie um Verzeihung bittest oder ob du nicht für sie um Verzeihung bittest. Selbst wenn du für sie, für die Heuchler, selbst wenn du für sie 70 Mal um Verzeihung bittest, so wird Allah ihnen nicht mehr vergeben. Und so hat sich der Prophet a.s.w. gedacht, okay, dann bete ich für ihn mehr als 70 Mal. Und das ist natürlich der Prophet der Barmherzigkeit, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dann eben gesagt, ich werde beten. Dann hat er gebetet für diesen Abdullah ibn Ubay. Und der Prophet, und Allah azza wa jall hat ihn daraufhin ebenfalls ihm offenbart, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Das heißt, es fing gemäß übersetzt wie, und bete niemals für irgendjemanden von ihnen und stell dich auch niemals bei einem ihrer Gräber hin. Und bete niemals über jemanden von ihnen, der gestorben ist, und stehe nicht an seinem Grab. Sie verleugnen ja Allah und seinen Gesandten, sie starben als Frevler, möge Allah zuvor bewahren. Insofern wissen wir, dass dieser Mensch und ihresgleichen als ungläubige Menschen gestorben sind. Und jeder Mensch, der dem offensichtlichen Anschein nach als Ungläubiger gestorben ist, für ihn darf man nicht beten. Für ihn darf man nicht um Verzeihung bitten. Für ihn darf man nicht um Rechtleitung mehr bitten, was auch nicht mehr bringt. Und für ihn darf man auch nicht um Barmherzigkeit bitten. Ihn darf man nicht um das Paradies bitten, sondern die Sache ist vorbei. Und Allah Azza wa Jal, er wird entscheiden, was er mit dieser Person Yawm al-Qiyamah macht. Und damit will ich damit sagen, dass er ihn natürlich in die Hölle bringen wird, weil wenn ein Mensch als Ungläubiger gestorben ist, ist sein Ausgang die Hölle zweifellos. Und diese Moschee, die gebaut worden ist von den Heuchlern damals, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie verbrannt. Er hat sie abbrennen lassen und hat sie vernichtet, damit dort kein Gebet verrichtet wird. Und das zeigt uns einen schönen Grundsatz, den wir lernen aus unserer Religion. مَا بُنِيَ عَلَى بَاطِلْ فَهُوَ بَاطِلْ. Das heißt, wenn eine Sache auf nichtigem, auf falschem Grund aufgebaut worden ist, dann ist die Sache ebenfalls falsch. Und man könnte ja sagen, die Moschee kann man doch irgendwie für noch was anderes verwenden. Nein, das soll eine Lektion sein, eine Lehre sein, dass jeder Mensch, der so etwas aufbaut und sein Geld in sowas investiert, das Ergebnis wird sein, dass diese Sache vernichtet wird und man hat nichts davon. Weil sonst könnten die Leute sagen, ich baue was und dann nachher vielleicht wird es umgewandelt in was anderem Nützliches. Nein, diese Art von Vermögen ist nicht gesegnet und nutzt überhaupt nichts. Weder in diesem Leben noch im nächsten Leben. Und wir lernen auch, liebe Geschwister, eine sehr schöne Lektion daraus. Und dann an der Stelle machen wir dann auch gleich Stopp, inshallah. Wir lernen aus dieser Begebenheit, dass der gläubige Mensch, wenn er eine Vorbildfunktion hat, das heißt, eine Person, auf die andere Menschen schauen, das heißt, wie ein Gelehrter oder natürlich in diesem Fall der Prophet sallallahu alaihi wasallam, irgendeine Person, die angesehen ist, sie darf nicht das machen, was andere Menschen machen. Das heißt also, der Prophet alaihi salatu wasallam, er wurde gerufen, um an dieser Stelle zu beten. Liebe Geschwister, war diese Stelle etwa unrein, najis? Nein. Sondern es war eine Stelle, darf man eigentlich schon beten darin. Aber wenn der Prophet dort gebetet hätte, sallallahu alaihi wasallam, dann wäre das Argument für alle gewesen, die Gläubigen und die Heuchler, dass man dort seine Gebete in dieser Moschee verrichten darf. Und dann betet ein Teil der Moschee in dieser Moschee und ein Teil der Moschee betet in der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, so sind sie geschwächt und gespalten. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man selbst eine Vorbildfunktion hat, dann gibt es Dinge, die man nicht machen darf, im Gegensatz zu allen anderen. Das heißt, es hat nichts zu tun mit Überheblichkeit, aber es hat damit zu tun, es gibt Dinge, die ziemen sich für den einen und Dinge, die ziemen sich für eine andere Person eben nicht. Und deswegen stell dir immer vor, wenn du wissen willst, was manche Brüder, sie stellen sich die Frage, darf man so etwas machen oder darf man so etwas nicht machen? Es geht ihm nicht darum, ob haram oder halal, sondern er ist sich nicht sicher. Er sagt sich, diese Sache könnte sein, sie ist halal und könnte sein, sie ist haram. Dann stell dir einfach vor, dass eine Person, die du sehr magst, eine anerkannte Person in der Religion Allahs, eine gesegnete Person, wie ein Gelehrter, den du respektierst, stell dir vor, sie würde diese Sache machen, von der du dir gerade nicht sicher bist, ob das in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Und dann kommt man sehr oft zum Entschluss, dass man sagt, nee, das ist eine Sache, die ziemt sich überhaupt nicht für einen edlen Menschen und deswegen mache ich das ebenfalls nicht und unterlasse ich diese Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam heißt es in einer Überlieferung von Al-Waqidi, dem Historiker Al-Waqidi, und wenn ich sage Historiker Al-Waqidi, dann er ist einer der Historiker, die nicht als vertrauenswürdig gelten, wenn sie eine Sache sagen und kein anderer sie bestätigt, aber deswegen habe ich das dazu gesagt. Es heißt eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam alle arabischen Stämme aufgefordert hat, mit hinauszuziehen zum zum Feldzug von Tabuk. Aber diese Sache wird sowieso mehr oder weniger, kann man sagen, bestätigt, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Surah At-Tawbah, in der 38. Ayah, inshallah ist die 38. Ayah, Folgendes gesagt hat. Und zwar, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. O die ihr glaubt, was ist mit euch, dass wenn zu euch gesagt wird, wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst. Seid ihr mit dem diesseitigen Leben zufrieden als mit dem Jenseits? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Insofern weist die Ayah darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Menschen zum Ausrücken aufgerufen hat. Und das ist einer der Fälle, wo der Mensch dann diesem Aufruf nachkommen muss. Und insofern hat der Prophet ﷺ diese Sache sicherlich gemacht, denn sonst wäre die Ayah nicht ein Hinweis darauf gewesen. Und manche Menschen, als sie dann aufgerufen worden sind, hinauszuziehen, vorher, sie reden immer, wenn, dann machen wir, und wenn das, dann machen wir, und dann wurden sie aufgerufen, dann plötzlich sanken sie schwer zur Erde, ist ein Ausdruck dafür, dass plötzlich das ihnen das Loslaufen sehr schwer fiel. Mit anderen Worten, sie sind dann zurückgeblieben. Und in einer Belieferung, die umstritten ist über Mujahid, heißt es, rahimahullah, Mujahid ibn Jabal ist einer der berühmtesten Schüler von Abdullah ibn Abbas. Er hat diese Ayah ausgelegt, als dass es um das Hinausrücken bei dem Feldzug von Tabuk ging, als gerade die Früchte reif wurden auf den Bäumen und man sie anfangen konnte zu essen, aber sozusagen es gab keine Zeit mehr, das zu ernten, und deswegen fiel es ihnen besonders schwer, zu diesem Zeitpunkt hinauszuziehen. Und er sagte, rahimahullah ta'ala, Allah hat den Menschen angeordnet, in dieser Ayah, die Sahaba damals angeordnet, dass sie jung und alt, reich und arm, dass sie alle hinausziehen sollten. Und so heißt es, liebe Geschwister, in der 41. Ayah, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dhalikum khairun lakum kuntum ta'lamun. Rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und als manche von ihnen den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam um Verzeihung gebeten haben, das heißt um Erlaubnis gebeten haben, zurückzubleiben, sagt Allah azza wa jall, لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, also nicht so weit weg, ein bisschen näher, würden sie dir wahrlich folgen, aber die Entfernung ist ihnen zu weit. Und dennoch werden sie bei Allah schwören, wenn wir es könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen. Dabei vernichten sie sich selbst. A'udhu billah. Denn wenn eine Person schwört bei Allah Azza wa Jal und weiß, dass sie dabei lügt, dann ist ihre Strafe die Hölle, wenn wir uns davor bewahren. Doch Allah weiß, dass sie wahrlich lügen. Insofern, liebe Geschwister, war diese Entfernung eine anstrengende, eine große Entfernung. Die Reise war anstrengend und es war keine leichte Beute, auch für diejenigen, die hinausgezogen wären, um eine Beute zu machen. Und so sind viele Beduinen und viele Heuchler zurückgeblieben. Und manche, ganz wenige Sahaba radiallahu ta'ala anhum, sind zurückgeblieben. Und die zurückgebliebenen Sahaba sind von zweierlei Art. Die erste Kategorie waren diejenigen, die eine tatsächliche Entschuldigung haben. Und drei von ihnen waren diejenigen, die keine Entschuldigung haben. Und diese Geschichte wird natürlich uns ein bisschen noch beschäftigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, da werden wir uns darüber mehr noch unterhalten, inshallah. Möge Allah euch davor bewahren, dass ihr vor jedem Übel bewahren, vor der Heuchelei bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim.